Hört ihr das? So klingt Zeit. Sie vergeht. Wir werden älter. Sekunde um Sekunde fällt, wie Blätter einer Blüte. Mit jeder gefallenen Sekunde werden wir genau eine Sekunde älter. Dann passen wir plötzlich nicht mehr ins Kinderbett. So groß sind wir geworden. Und weiterfallen. Jetzt passt das Jugendbett schon nicht mehr. Wir brauchen ein Erwachsenenbett und gehen früh morgens zur Arbeit, wenn der Wecker geklingelt hat. Bis auch das Erwachsenenbett nicht mehr passt. Einen gibt es jedoch, der nie älter wird. Er hat beschlossen, immer Kind zu bleiben. Das bin ich. Ich bin Peter Pan. Ich bin frei. Ich kann tun und lassen, was ich will. Und außerdem kann ich fliegen. Zum Beispiel auf den nächsten Kirchturm. Oder zurück auf meine Insel, nach Nimmerland. Fliegen ist schlechter Stil, ganz schlechter Stil. Ich brauche niemanden, der mir gute Nacht sagt. Und überhaupt gar niemanden, der mir sagt, tu dies, tu das. Und setz die Mütze auf. Nur manchmal, ganz manchmal, da hätte ich auch gern jemanden, der mir Medizin gibt jeden Abend und Geschichten am Bett erzählt. Aber dann denke ich, was für Abenteuer ich noch erleben werde und dass ich, huck! Diesen Stinkefisch erledigen muss. Redet ihr von mir? Der Junge hat doch gar keine Ahnung und keine Manieren. Da muss man mit gutem Beispiel vorangehen. Ich habe mich und mein Leben ganz dem Stil verschrieben. Gutem Stil. Also darf ich mich vorstellen, Hook. Captain James Hook. Der berühmteste aller berühmten Seeräuber. Und mein Erzfeind? Ihr könnt es euch denken. Peter Pan! Ihm habe ich zu verdanken, dass mir ein Arm fehlt. Stattdessen ist da dieser Haken aus Eisen, der schon lange darauf wartet, ihn endlich einmal herzlich zu begrüßen. Moment, Moment. Der Anfang vom Beginn, da wo alles anfing, das war ein zauberhafter Spätsommerabend. Nie werde ich den vergessen. Wie an jedem Abend hatte ich die Puppen um mich versammelt, um ihnen eine Geschichte zu erzählen. Märchen, Wendys Spezialität, da weiß sie Bescheid. Märchen kennt ihr, oder? Diese Aschenblödel da und Schneekittchen, Frau Knolle, der gestiefelte Vater oder wie die ganze Bagage heißt. Aber mir soll's recht sein. Denn Pan hatte ja eine Schwäche für Geschichten. Und so war es nur eine Frage der Zeit, dass Peter bei der begnadeten Märchentante Wendy auftauchen würde, um sie zu einem Ausflug nach Nimmerland zu überreden. Stimmt's, Wendy? Na los, mach einen Knicks, du kleine Kröte. Ha! Also, es war so. Ich hatte gerade so schön die Püppchen am Bettrand postiert und wollte zu erzählen beginnen, da hörte ich so ein komisches Geräusch im Kleiderschrank. Unser Herzchen bekam es mit der Angst zu tun. Ich öffnete den Schrank. Da sah ich nichts, denn ich war total geblendet. Mein Schrank war von innen taghell erleuchtet. Ein grelles Licht schoss zwischen meinen Kleidern hin und her. Als es für einen Moment zur Ruhe kam, erkannte ich, da war ein lebendiges Wesen, nicht größer als meine Hand und sehr anmutig gekleidet in ein grünes Blatt, das tief ausgeschnitten war. Ungeübte Augen hätten dieses Wesen für eine größere Ansammlung von Glühwürmchen halten können. Aber für einen erfahrenen Piraten war sofort erkennbar, es handelte sich um eine Fee. Sie verbreitete die merkwürdigsten Klänge. Hört ihr? Ah ja, schade. Ihr gewöhnlichen Kinder könnt sie ja gar nicht verstehen. Das ist nämlich Feensprache. Kapiert? Tink! Tink! Wo bist du? Peter Pan hatte schon des Öfteren auf dem Fenstersims vor Wendys Zimmer gesessen und heimlich ihren Geschichten gelauscht. Heimlich. Schlechter Stil. Einmal auf der Suche nach seinem Schatten, ja, der Junge verliert leider alles Mögliche, drang er in Wendys Schlafzimmer vor und bemerkte gar nicht, wie sie ihn mit ihren großen Augen anlinste. Irgendwo hier muss er sein, Tinkerbell! Komm her und hilf mir, ja? Kruzi, meinen Schatten! Wo kann er nur sein? Was mache ich nur? Tink, hilf mir doch! Warum weinst du denn, Junge? Ich, mein Schatten, wer bist du denn? Wendy, Moira, Angela, Darling. Aha. Und du? Wie heißt du? Peter Pan! Und wo wohnst du? Die zweite rechts und dann geradeaus bis morgen. Komische Adresse. Was schreibt man auf Briefe an dich? Ich krieg keine Briefe. Aber deine Mutter? Ich hab keine Mutter. Will keine haben. Ich hatte genug von meiner Mutter. Allein ihre Gespräche mit Vater über den Beruf, den ich als Erwachsener mal ergreifen sollte. Das ist doch meine Sache, finde ich. Es ist doch meine Sache, ob ich überhaupt erwachsen werde. Also beschloss ich damals abzuhauen. Ich bin aus dem Kinderwagen raus weggeflogen in die Welt und weiter ins Nimmerland. Keine Mama, kein Papa. Kein Wunder, Peter, dass du manchmal weinst. Peter, darf ich dir einen Kuss geben? Was für ein Ding? Also gut, gib mir einen Kuss. Ach, Peter. Zarte Angelegenheit hier, was? Peter hatte aber auch von nichts eine Ahnung. Er streckte Wendy seine Hand entgegen und wartete. Du weißt nicht, was ein Kuss ist? Wendy nahm schnell einen Fingerhut und legte ihn in seine geöffnete Hand. Das ist ein Kuss? Danke. Wo kommst du denn her? Ich komme von den verlorenen Jungs. Verlorene Jungs? Ja, bei denen lebe ich auf Nimmerland. Das sind Jungs, die aus dem Kinderwagen gefallen sind, weil das Kindermädchen nicht aufgepasst hat. Wenn sie nach einer Woche nicht abgeholt werden, kommen Sie ins Nimmerland. Und ich bin Ihr Hauptmann. Halleluja! Das muss lustig sein. Ja, schon. Aber wir fühlen uns ziemlich einsam. Mann, Mann, Mann. Und bei euch gibt's keine Mädchen? Kleine Mädchen purzeln nicht aus dem Wagen. Sie passen besser auf. Und ihre Kindermädchen passen auch besser auf. Ach, Peter, wie süß du bist. Komm, gib mir einen Kuss. Dachte ich mir, dass du ihn wiederhaben willst. Was? Ach so, nein, wenn du magst, behalt ihn. Aber einen... einen Fingerhut könntest du mir geben. Was ist ein Fingerhut? Das geht so. Komisch. Soll ich dir jetzt einen Fingerhut geben? Wenn du möchtest. Na gut, dann komm ganz dicht heran. So? Noch ein bisschen dichter. So? Noch ein bisschen dichter. Aua! Was ist denn mit dir los? Da hat mich jemand an den Haaren gezogen. Das muss Tink gewesen sein. Tink? Ja, Tinkerbell heißt sie vollständig. Das ist meine Fee. Willst du damit sagen, dass sich eine Fee in meinem Zimmer aufhält? Was sagt sie? Sie sagt, sie wird dich von nun an immer an den Haaren ziehen, wenn ich dir einen Fingerhut gebe. Warum denn? Warum, Tink? Tink hat gesagt, Blödmann. Was soll denn das, Tink, eine Frau mit Blödmann anzusprechen? Egal, ich will jetzt eine von deinen Geschichten hören, Wendy. Am besten, du kommst mit zu den verlorenen Jungs und erzählst sie uns allen. Das geht nicht. Was soll denn meine Mutter denken? Ach, Wendy, statt in deinem Elternhaus in einem langweiligen Bett zu schlafen, könntest du ein bisschen mit mir herumfliegen. Was? Ja, überleg doch mal. Außerdem, auf Nimmerland gibt's Nixen, Indianer, Piraten. Aber das mit dem Fliegen, wie lange dauert das? Ich zeig's dir. Das geht ruckzuck. Du musst einfach nur an was Schönes denken. Schon heben dich die Gedanken in die Luft. Pass auf. Siehst du? Oh, wie schön, Peter. Ja, ich bin schön, ich bin schön! Angeber, du kannst es, aber wie soll ich es lernen? Angesichts seiner Vortonerei sackte Wendys Mut gleich wieder in sich zusammen. Aber sie konnte der Versuchung nicht widerstehen. Sie stellte sich auf ihr Bett. Zuckte mit den Schultern. Und dachte an etwas Wunderschönes. Vielleicht etwas zu zaghaft. Nachdem sie gerade mal einen Zentimeter emporgestiegen war, landete sie auch schon wieder auf ihrem Hinterteil. Jetzt hör sich das einer an. Lacht der Grobian auch noch schadenfroh. Weiß genau, dass man nicht fliegen kann, ohne eine Portion Feenstaub. Ganz schlechter Stil, Mr. Pan. Ganz schlecht. Tink, Tink, komm her. Tink, na warte, ich krieg dich noch. Hab ich dich! Er nahm die Glitzerpuppe und schüttelte sie, bis eine Handvoll Feenstaub auf Wendy herabgerieselt war. Oh, Peter! Ich spüre etwas! Mein Arm! Er wird so leicht! Peter! Ich fliege! Und jetzt, komm! Er nahm Wendy bei der Hand und zog sie mit sich aus dem geöffneten Fenster hinaus, den Sternen entgegen. Thank you. Die zweite rechts und dann geradeaus bis morgen. Das, hatte Peter gesagt, war der Weg ins Nimmerland. Was für eine Wegbeschreibung. Nicht mal Vögel, die Landkarten bei sich haben und sie an windigen Ecken studieren, hätten Nimmerland mit diesen Angaben finden können. Wendy kam diesem Teufel von Flugkapitän kaum hinterher. In ihrem langen Nachthemd stolperte sie anfangs mehr durch die Luft, als dass sie flog. Da ist sie! Wer, wie, was, wo? Da, die Insel, wohin die Millionen goldener Pfeile zeigen. Siehst du? Die Sonne hat sie geschickt. Sie will sicher sein, dass wir den Weg auch finden. Guck, und dort ist die Meermädchenlagune. Dort sind die Indianerzelte. Oh! Die Rothäute sind auf dem Kriegspfad und spähen wachsam ins Gelände. Sie tragen Tomahawks und Messer. Was sind denn das für Viecher? Hinter den Rothäuten kannst du die wilden Tiere erkennen. Löwen, Tiger, Bären. Gleich landen wir. Siehst du die braunen Tiere da? Die sind immer ziemlich sauer, wenn ich in ihre Nähe komme. Wer? Die Bären? Müssen wir unbedingt hier landen? Och. Willst du jetzt ein Abenteuer oder eine Tasse Tee? Was für ein Abenteuer? Genau unter uns schläft ein Pirat. Wenn du willst, stürzen wir uns auf ihn und ich bringe ihn um. Sieh mal, da ist Captain Hook mit seinem Piratenschiff. Die Jolly Roger. Ein Wüsterkahn, durch und durch verrottet, der Abschaum der Meere. Schau dir die verwegenen Gestalten an mit ihren Tätowierungen auf den Oberarmen. Hast du schon mal so viele Männer mit Augenklappe auf so engem Raum gesehen? Ja, die Piraten. Oft liegen sie wochenlang irgendwo an einer Meerenge auf der Lauer. Warten, bis endlich ein ahnungsloses Schiff vorbeikommt, das sie dann überfallen und entern. Ich sag dir, das Piratenleben ist hart. Das einzige Vergnügen, was die haben, ist der Rum. Hey, was ist denn das? Deckung! Blitzschnell riss Peter, Tinkerbell und mich hinter eine Wolke, denn Hook hatte uns am Himmel entdeckt und feuerte Kanonen auf uns ab. Tinkerbell, bring sofort Wendy in Sicherheit und begleite sie zur Insel. Ich bleib hier und versuche, die Kugeln auf mich zu lenken. Los! Hook, du Taubenuss! Ich bin hier! Während Peter den Käpt'n abzulenken versuchte... Hier bin ich, hässliche Hungerpuste! ...machte sich Tinkerbell zähneknirschend an die Ausführung von Peters Auftrag. Fast hätte sie mich dabei ins Verderben geführt, denn das Pech wollte, dass sie in Peter verliebt war. Statt Wendy zu retten, zischte Tinkerbell in einem Affenzahn davon. Nicht so schnell, liebe Fee! Nicht so schnell! Im Nu hatte sie Wendy abgehängt und war bei den verlorenen Jungs gelandet. Sie klimperte gleich los. Hallo, Sportsfreunde. Ihr werdet gleich ein hässliches Mädchen am Himmel sehen. Das müsst ihr unverzüglich beseitigen, kapiert? Abschießen. Peter befiehlt es euch. Nicht schlecht. Ich könnte nicht gemeiner sein. So wiegelte sie die verlorenen Jungs gegen Wendy auf. Und die taten unverzüglich, wie ihnen befohlen. Sie luden ihre Katapulte, nahmen Wendy ins Visier und feuerten tödliche Pfeile ab. Peter wäre allerdings nicht so berühmt, wenn er nicht auch hin und wieder eine berühmte Rettung vollbracht hätte. Zum Beispiel meine. Kurz bevor ich von einem Pfeil getroffen wurde, jettete er herbei und riss mich aus der Schusslinie. In seiner Begleitung landete ich sicher unter den verlorenen Jungs. Das habt ihr toll gemacht, ihr Eierköppe. Ich bringe euch eine Mutter, die euch abends Medizin geben wird und euch Geschichten erzählen kann. Und ihr schießt sie ab, ihr Furzknechte. Und du, Tinkerbell, ist dir klar, dass du Wendy beinahe getötet hättest? Von nun an bist du für immer verbannt. Nein, Peter, nicht für immer. Na schön. Sagen wir für eine Woche. Dilettanten. Alles Dilettanten. Erstmalig weilte nun ein weibliches Geschöpf unter den Jungs auf der Insel. Das fanden sie ganz wunderbar. Ich war für sie wie eine Mama. Mama Wendy. Und in dieser Rolle ging ich ganz und gar auf. Ich schüttelte die Betten auf, erzählte jeden Abend mindestens ein Märchen und verabreichte allen regelmäßig Medizin. So ging das Abend für Abend. Los, Wendy, komm mit. Wir setzen uns auf den Sträflingsfelsen. Hier, genau vor diesem Felsen geht Captain Hook immer vor Anker und schwingt seine großen Reden. Hör dir das an. Männer, erinnert ihr euch? Was, habe ich euch gesagt, ist das Wichtigste auf einem Schiff? Der Respekt. Und das bedeutet nichts anderes als der Respekt vor dem großen Captain Hook, dem weltweit einzigen Seeräuberkapitän, vor dem John Silver je Angst hatte. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, richtig. Der Respekt. Genau dieser Respekt ist es, der meinem Erzfeind Peter abgeht. Äußerst respektlos hat er mir den einen Arm abgesäbelt und dem Krokodil als Hauptspeise vorgesetzt. Aber nun habe ich an der Stelle des Arms einen wundervollen Todeshaken. Schaut ihn euch an, wie er glänzt im Abendlicht. Ich warte schon lange darauf, Peter Pan damit zu begrüßen. Vorher werde ich diese Insel nicht verlassen. Ich reiße ihn in Stücke. Ich werde ihn... Pass auf, Wendy. Jetzt kommt der längste Inselbewohner Nimmerlands, das Krokodil. In seiner maßlosen Gier hat das Krokodil mal einen Wecker verschluckt, der immer noch Tick-Tack macht. Allein dank dieses Weckers entkommt Hook dem Ungeheuer immer wieder. Denn bevor es ihm zu nahe kommen kann, ist er durch das Ticken gewarnt. Hörst du? Tick, tack, tick, tack. Hilfe! Tack, tick, tack. Hilfe! Alarm! Alle Mann unter Deck! Mama! Mama! Hey, Aber der Wecker, was ist, wenn der Wecker abgelaufen ist? Ja, das ist genau der Punkt. Irgendwann ist der Wecker und damit Hucks Zeit abgelaufen, dann ist er fällig. Da geht's ihm nicht anders als anderen Krokodilen und Menschen. Da steht nirgendwo, wie lange einmal aufziehen reicht. Irgendwann ticken wir nicht mehr richtig, dann wird noch etwas repariert, dann hört das Ticken völlig auf und dann sind wir hinüber. Das klingt aber traurig, Peter. Hast du etwa Mitleid mit dem alten Huck? Peter hatte recht. Es gab keinen Grund, mit dem finsteren Piraten Mitleid zu haben. Er hatte Tinkerbell auf sein Schiff gelockt, um herauszufinden, wo ich mich versteckt hielt. Trotzdem, ich war ein bisschen traurig. Erst wusste ich gar nicht recht, warum. Aber dann fiel mir auf, dass ich den verlorenen Jungs vorm Schlafengehen immer dieselbe Geschichte erzählte. Seltsam. Es war die Geschichte vom verlorenen Jungen und der traurigen Mutter. Die erzählte sie immer wieder. Da fragte einer der verlorenen Jungs, was genau ist eine Mutter? Das gibt's doch nicht. Ihr wisst nicht mehr, was eine Mutter ist? Ich will euch sagen, was eine Mutter ist. Eine Mutter. Eine richtige Mutter ist das Allerschönste auf der Welt. Sie ist dein Schutzengel. Sie erzählt dir Geschichten von Feen und Piraten. Sie gibt dir jeden Abend Medizin und behütet dich Tag und Nacht. Sie hat dich lieb und singt dich in den Schlaf. Bestimmt lässt meine Mutter die Fenster für mich geöffnet. Für den Fall, dass ich zurückkomme. Und ihr? Wollt ihr denn ewig hier bleiben und wie wilde Tiere aufwachsen? Vor gar nicht langer Zeit, da glaubte ich wie du, dass meine Mutter das Fenster immer für mich offen stehen lassen würde. Ich blieb viele Monde fort. Dann flog ich zurück und das Fenster war verriegelt. Meine Mutter hatte mich vergessen. Ein anderer Junge schlief in meinem Bett. Sofort nach Hause. Ich fliege auf der Stelle zurück. Jetzt sofort! Das platzte aus Wendy heraus und die verlorenen Jungs hängten sich an ihre Beine und riefen, nein, du bist unsere Mutter, du bleibst hier. Aber Wendy war nicht mehr davon abzubringen. Sie sehnte sich plötzlich dermaßen stark nach ihrer Mutter, dass sie mit den aufkommenden Tränen mächtig zu kämpfen hatte. Die verlorenen Jungs bemerkten das und bekamen auch feuchte Augen. Wendy? Ja? Nimm die Weicheier gleich mit. Ich bleib hier. Nein! Doch! Nein! Geht ihr nur. Werdet ihr erwachsen. Aber denkt daran, wenn ihr eure Kindheit verloren habt, könnt ihr niemals zu mir zurück. Ach Peter, wie willst du allein hier bleiben? Keine Sorge. Bevor die verlorenen Jungs hereinpurzelten, kam ich auch klar. Bist du sicher, dass du nicht mitkommen willst? Ja. Und du wirst auch nicht vergessen, die Unterhosen regelmäßig zu wechseln? Nein! Und hier ist deine Medizin. Die vergesse ich schon nicht. Einen Moment lang kämpfte ich mit mir und den Tränen. Dann ging ich den verlorenen Jungs nach. Peter blieb allein zurück. Ich stieg durch den hohlen Baum hinaus ins Freie. Aber was draußen geschah, hatte niemand vorausgesehen. Captain Hook war es dank der eifersüchtigen Tinkerbell gelungen, das Versteck der verlorenen Jungs zu finden. Seine Männer hatten unseren Abschied belauscht. Beim Verlassen des Verstecks fielen sie über uns her und verschleppten uns sofort auf ihr Schiff. Guten Abend, Miss Wendy. Mit Ihnen werden wir etwas behutsamer verfahren. Das gebietet guter Stil. Als Mutter gefallen Sie uns über alle Maßen. Wir Seemänner brauchen auch eine Mutter. Wollen Sie nicht von nun an unsere Mutter sein? Nein, niemals! Sie würden den Ehrentitel tragen, Mutter der Freibeuter. Denken Sie ein wenig nach. Lieber sterbe ich. Schade. Dann nochmal zu euch, Jungs. Ich mache euch ein Angebot. Ihr heuert bei mir an und werdet anständige Piraten. Vorher werdet ihr noch ein bisschen nach Seemannsart verziert. Na, ihr wisst schon, ein paar Nadelstiche hier und da. Eine kleine Tätowierung. Acker, Frauen, Fische. Na, was sagt ihr dazu? Na, schlagt schon ein. Und wenn ihr nicht wollt, kürzen wir ab. Dann geht's hier über die Planke, direkt ins Meer. Die ewige Heimat, verstanden? Na los! Piraten! Schätze! Ruhm! Und Ehre! Halt, halt, halt, Jungs! Wacht mal auf! Ihr braucht keine Piraten zu werden! Peter wird uns retten, davon bin ich überzeugt! Fräulein Wendy, Captain Hook war inzwischen nicht ganz untätig. Während euch meine Männer hierher geschleppt haben, habe ich eurem ahnungslosen Peterlein einen Besuch abgestattet. Er war so süß eingeschlafen, der Gute. Aber nein, ich habe ihn nicht im Schlaf überrascht und plump hingerichtet. Das wäre schlechter Stil. Nein, ich habe ihm ein kleines Mittelchen geschenkt, beziehungsweise eingeschenkt. Mademoiselle, ich schulde Ihnen Dank, denn Sie waren es ja, die ihm so nachdrücklich eingeschärft hat, jeden Abend um 7 Uhr seine Medizin aus dem kleinen Becherchen zu schlucken, das Wendy Mama ihm hingestellt hat, nicht wahr? Nein! Alle todbringenden Essenzen, die ich im Laufe der Jahre erbeutet habe, ließ ich in meiner 5-Sterne-Küche zu einer gelben Flüssigkeit verkochen. Dem wahrscheinlich hinterhältigsten Gift, das je ersonnen wurde. 5 Tropfen davon habe ich Peter spendiert. 1, 2, 3, 4... Und sie warten in der Tiefe des kleinen Becherchens auf ihren Freund. Und waren nicht die Abschiedsworte der lieben Wendy, nimm schön deine Medizin, Peti? Ha! 2 Minuten vor 7 Uhr. Das Herz schlug mir bis zum Halse. Tinkerbell und ich starrten uns an. Sie hatte alles mit angehört. Aber außer mir achtete niemand auf sie. Sie war gefangen im Glaszylinder einer Petroleumlampe. Aber plötzlich brachen sich in ihr ungeheure Kräfte Bahn. Sie zwängte sich aus der Lampe, stieg auf in die Luft und katapultierte sich aus dem Schiff heraus rüber zur Insel und dort direkt auf Peters Nase. Hey, Tink, wieso weckst du mich? Was ist los? Was flatterst du so aufgeregt herum? Wendy gefesselt Dreckspiratenschiff? Oh, Tink, welcher Feendialekt ist das denn? Ah, es ist ja schon 7 Uhr. Warte, ich trinke jetzt erstmal meine Medizin und dann retten wir Wendy. Hey, Tink, lass mich meine Medizin trinken. Aua, was soll denn das? Was kneifst du mich so? Ja, ich habe aus Versehen geschlafen. Um Wendy zu ärgern. Aber nun bin ich wach und ich will die... Vergiftet? Wer soll sie denn vergiftet haben? Sei nicht albern, wie sollte Hook wissen, dass ich... Hey, Tink, was unterstehst du dich, meine Medizin zu trinken? Tinkerbell. Hey, Tink. Beweg dich doch. Dein Licht wird ja immer schwächer. Was ist denn los? Was? Etwas lauter, bitte. War vergiftet? Und nun wirst du sterben? Oh, Tink. Du hast die Medizin getrunken, um mich zu retten, aber wieso, Tink? Was? Blödmann? Ich kapier gar nichts mehr. Tink, ich weiß doch, wenn dein Licht ausgeht, dann ist es vorbei, aber was kann ich tun? Sag schnell! Was? Du kannst wieder gesund werden, wenn Kinder an Feen glauben? Ja, vielleicht gibt es ja noch Kinder, die an Feen glauben. Die müssten jetzt alle ihre Kräfte sammeln? Kinder von überall her? Vielleicht Indianerkinder in ihren Zelten? Oder Eskimo-Babys, die in ihren Iglus träumen? Oder Hirtensöhne in Sibirien? Und überhaupt alle Kinder? Spürst du was? Tinkerbell bewegte sich. Zuerst wurde ihre Stimme wieder kräftiger. Dann sprang sie aus dem Bett und sauste fröhlicher und unverschämter durchs Zimmer als je zuvor. Hey, Tink, komm! Jetzt retten wir Wendy. Ein voller Mond stand am Himmel, als Peter aus seinem Baum kletterte. Zusammen mit Tink machte er sich auf den Weg in sein gefährlichstes Abenteuer. Diesmal geht es um alles. Hook oder ich? Um unentdeckt zum Schiff von Captain Hook zu gelangen, wählten sie Wege, die kaum jemandem bekannt waren und stießen dabei auf das Krokodil. Und irgendwas daran war anders als sonst. Tink, Tink, warte mal, warte, Tomate. Hör doch mal. Es tickt nicht mehr. Die Uhr ist abgelaufen. Und da beschloss Peter zu ticken, was das Krokodil sehr anziehend fand und ihnen folgte. Tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack. Mit Hilfe des Tickens werde ich an Bord geladen. Tick, tack, tick, tack, tick. Huck versuchte gerade wieder mein Vertrauen zu erschleichen und malte mir in den buntesten Farben mein Leben als Piratenmutter aus. Und Fräulein Wendy, Sie könnten dann abends die abgeschlagenen Köpfe zum Trocknen aufhängen. Tick, tack, tick, tack. Tick, oh nein, tack, tick, tack, das Krokodil, tick, tack, das Krokodil, tick, tick, es kommt direkt tick, auf uns zu, tick, auf unser Chef, tick, Hilfe. Tack, tick. Hier schüttelte Peter schon den nächsten Trick aus dem Ärmel. Am Schiff angekommen, schwang er sich ungesehen in die Takelage und kletterte ganz nach oben in den Ausguck. Captain Hook, Captain Hook, kannst du mich hören? Himmel, Blitz, Haifisch und Hölle, ich höre dich. Wer bist du, Fremder? Ich bin James Hook! Bist du nicht? Schwefel und Galle, sag das noch einmal und ich schlitz dir den Bauch mit dem Haken auf! Wenn du Hook bist, dann sag mir, wer bin ich? Ein Stockfisch! Ein Stockfisch? Hook, hast du noch eine andere Stimme? Jawohl! Und noch einen Namen? Ei, ei. Pflanze? Kalt. Gegenstand? Eiskalt. Tier? Lau. Mensch? Heiß. Mann? Nein. Junge? Sehr heiß. Ihr kommt nicht drauf, ihr kommt nicht drauf. Ja, ja, ich bin schlau, ich bin schön, ich bin frech, ich bin froh! Peter! Pah! Ein Jubel erklang. Und wir fühlten uns schon fast gerettet. Stolzer, unverschämter Jüngling, rüste dich für deinen Untergang! Von hoch oben in der Takelage sauste Peter herab zu Hook aufs Quarterdeck und attackierte ihn mit dem Degen. Für eine Weile war keine Klinge im Vorteil. Peter war ein eleganter Fechter und parierte mit verblüffender Geschwindigkeit Hooks wütende Ausfälle. Einige Male benutzte er Finten und Kombinationen, gegen die sein Gegner fast machtlos war. Hooks Umgang mit dem Degen war aber auch brillant. Er verstand sich auf die Täuschung. Nach einiger Zeit gelang es ihm, Peter auf das äußerste Ende der Planke zu treiben. Hier hoffte er, ein schnelles Ende herbeiführen zu können mit einem besonderen Stoß, den er von John Silver gelernt hatte. Nimm dies, du Schuft! Fast! Plötzlich machte Peter einen kühnen Vorstoß. Na warte! Und durchbohrte Hook mit dem Degen die Rippen. Ah! Zwar hatte Peter nicht sein Herz getroffen, aber der Anblick seines eigenen Blutes, das auf die Planken tropfte, war dem alten Seeräuberkapitän unerträglich. Ihm fiel vor Ekel der Degen aus der Hand. Nun war er Peters Gnade ausgeliefert. Du wirst dem guten alten Hook doch nichts antun, nicht wahr, Mignon? Ich gehe auch für immer weg, ich gehe auf allen Vieren. Wir tobten vor Begeisterung und riefen: Es lebe Captain Pan! Das war ein Wort zu viel für Hook. Er verlor das Gleichgewicht, zappelte durch die Luft und landete in dem weit aufgesperrten Maul des Krokodils. Oh! Tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick. Ahoi, Captain Pan, was liegt an? Seefahrt tut Not. Anker lichten und Segel setzen. Was? Ist das nicht etwas riskant bei dieser alten Piratenschüssel? Wir gehen auf ganz große Fahrt. Nach London. Nach Hause. Volle Kraft voraus! Im Nu verwandelte Peter den gammligen Kahn in ein Luftschiff. Mit ein wenig Hilfe von... Tink, komm mal her. Wir brauchen Feenstaub. 100-fache Portion. Das Schiff, es hebt sich. Es steigt wahrhaftig in die Luft. Der dicke Schiffsbauch bewegt sich Richtung Himmel. Die Segel flattern. Die Takelage vibriert. Ganz schlechtes Team. Hast du was gesagt? Ich habe nichts gesagt. Komisch, ich dachte, ich hätte eine Stimme gehört. Was für Narren. Im Vertrauen. So ein Krokodil hat zwei Öffnungen. Eine vorne, eine hinten. Es ist zwar kein Zuckerschlecken, zum anderen Ende durch die Kloake hindurch rauszukriechen, aber die Freiheit war's mir wert. Nun stellt euch das Glück meiner Eltern vor. Ihre Tochter kehrt zurück auf einem fliegenden Schiff. Was für ein großes Fest. Und es verging, Stunde um Stunde. Sekunde um Sekunde. Peter wollte zurück ins Nimmerland. Immer näher rückte der Abschied. Er wollte ja nicht erwachsen werden. Ich dagegen hatte mich fürs Älterwerden entschieden. Ich war ja sogar schon wieder einige Stunden älter geworden. Da balancierte Peter vor mir auf dem Fensterbrett entlang. Bereit zum Abflug. Siehst du die Sterne da draußen in der Nacht? Sie rufen mich, Wendy. Und Tinkerbell zieht an meinem Bein. Im Nimmerland warten neue Abenteuer auf mich. Und es gibt Hinweise, dass Huck weiter sein Unwesen treibt. Schlaf jetzt schön. Träum dich ins Nimmerland und wird ja nicht zu erwachsen. Dann hole ich dich ab, wenn ich Sehnsucht habe nach Medizin und deinen Gute-Nacht-Geschichten. Das war Peter Pan, ein Orchesterhörspiel nach dem Buch von James M. Barry, live vom ARD Kinderhörspieltag 2010. Auf der Bühne der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe spielte die junge Süddeutsche Philharmonie Esslingen unter der Leitung von Andreas Kraft. Die Schauspieler waren Jens Wawrczeck, Laura Mehr und Jörg Löw. Konzept und Komposition Henrik Albrecht. Text und Regie Judith Lorenz. Regieassistenz Pia Frede. Dramaturgie Jörg-Peter von Klarenau. Der Kinderhörspieltag findet statt im Zentrum für Kunst- und Medientechnologie Karlsruhe. Dies war eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Bayerischen Rundfunk, Deutschlandradio Kultur, dem Hessischen Rundfunk, dem Südwestrundfunk und dem Westdeutschen Rundfunk 2010.